Über zum Teufel! Boom, Junge! Freunde, gestern wurde es angekündigt. Elden Ring. Ich habe das Ganze aus vier Perspektiven beobachtet gestern, diese Ankündigung von Elden Ring. Da gab es den einen Kumpel, der gesagt hat, hey, oh, ja, doch, sieht schon gut aus, ja, cool, ja, nice, geil. Dann gab es den anderen Freund, der dann gesagt hat, oh, ich habe die ganze Zeit Gänsehaut, boah, es sieht so geil aus, boah, ich habe die ganze Zeit Gänsehaut. Und dann hatte ich einen dritten Freund, der dann gesagt hat, ey, nichts an diesem Trailer war schlecht. Nichts an diesem Trailer war schlecht. Alles war an diesem Trailer perfekt. Alles war perfekt. Jede einzelne Szene war perfekt. Jedes einzelne Szene in diesem Ding war perfekt. Und dann meine Perspektive. Na, das ist ein From Software Game. Ich bin nicht gehypt. Null. Und das, was ich da sehe, gab's schon mal. Elden Ring juckt mich überhaupt nicht. Es reißt mich nicht mit, es hypt mich nicht, weil genau das, was ich in den Trailer gesehen habe, mit den Monstern, mit den Angriffen, mit der Welt, das gab's schon mal. Und zwar in Dark Souls 1, in Dark Souls 2, in Dark Souls 3, in Bloodborne und in Sekiro. Es ist nichts Neues. Es ist einfach nur ein weiter dahin geklatschtes neues Souls-Game. Mehr ist es nicht. Mit vielleicht der Welt, die geschrieben wurde von George R.R. Ich kann und beim besten Willen nicht schreiben, Martin. Das ist alles. Ich hatte danach eine kleine Diskussion mit dem vierten Freund, der gesagt hat, das Spiel sieht perfekt aus. Indem ich da gesagt habe, für mich sieht dieses Spiel erstens nicht gut aus. Weil das, was wir gesehen haben, ist auf gar keinen Fall gute Grafik. Weil das sah aus wie Last Gen. Also tatsächlich wie die PS4-Version. Es kommt ja auch schließlich nochmal auf die PS4 raus. Was ich sehr interessant finde, dass sie überhaupt eine PS4-Version dazu machen. Es wird eine PS4 und eine PS5-Version geben. Das heißt, die PS4-Version wird dann kommen, upgraded auf die PS5-Version. Das heißt, sie ist ein bisschen hübscher. Das war's. Es wird, also, hübsch sieht's nicht aus. Spielerisch wird's genauso sein wie jedes andere Souls-Teil, wie der andere Souls-Teil vermutlich. Du hast gesehen, es gab auch wieder Instant Multiplayer, wo sich auch wieder viele darauf freuen werden. Und ich mag die Souls Games. Ich habe Teil 1 gespielt, Teil 2, Teil 3 habe ich durchgespielt, Bloodborne habe ich gespielt und Sekiro habe ich gespielt. Wobei Sekiro für mich der schwächste Teil bis jetzt ist. Und das, was ich da echt gesehen habe, ist halt, es ist nichts Neues. Da habe ich auch gesagt, das, was ich gesehen habe, war schon mal da. Und da habe ich sofort die Fragen gegen den Knall gekriegt von dem Freund. Ja, wo war das denn schon mal da? Ich so, ja, in Souls, in Dark Souls. Das ist, es ist nur ein weiteres Souls-Game. Und das hat ihn so aufgeregt, dass er versucht hat, mir Spiele, die mich interessiert haben, von der Präsentation gestern, komplett schlecht zu reden, aber nur sinnlos schlecht zu reden. So nach dem Motto, was fällt dir ein, was gegen meine Lieblingsreihe zu sagen? Blödsinn. Kindisch, meines Erachtens. Aber gut. Wie gesagt, ich finde, das Game sieht aus wie ein weiteres Souls-Game und dieses Spiel ist einfach für mich uninteressant, komplett. Weil es genau dasselbe ist, was es vorher ist. Es bringt nichts Neues, es ist nur Altbekanntes. Es bringt null Innovation, es ist nur Altbekanntes. Gut, jetzt könnte man auch sagen, ja, was ist denn zum Beispiel mit den ganzen Assassin's Creed-Teilen? Da gab es ja auch die Innovation. Das ist falsch. Da gab es wenigstens Storys und im Gameplay ein bisschen Innovation. Und später haben sie ja komplett alles umstrukturiert von den alten Teilen jetzt in die neuen Teile rein. Manche Spiele bringen halt relativ wenig Innovation. Call of Duty ist keine Innovation. Das ist jedes Spiel gleich, nur andere Waffen oder andere Karten. Battlefield, jedes Spiel ist gleich, andere Waffen, andere Karten. Du kannst aber auch sagen, du kannst aber dasselbe sagen zu den Souls Games. Jedes Spiel ist gleich. Andere Waffen, andere Karten. Es ist so. Aber laut den ganzen Fanatikern da draußen ist das jetzt vermutlich das beste Spiel überhaupt und das beste Spiel aller Zeiten. Und das wird das großartigste Game überhaupt auf der Welt. Und nicht für mich. Für mich ist das ein und dasselbe für das, was ich schon mal gesehen habe. Und zwar ein Souls-Game. Was haltet ihr davon? Sagt mir mal eure Meinung dazu. In den Kommentaren oder allgemein. Ich wäre da wirklich daran interessiert. Weil für mich ist Elden Ring einfach dasselbe.